The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 vom Face of Death Podcast. Da sind wir wieder und wir haben einen ganz, ganz speziellen Fall extra zur Folge 13 rausgesucht und ich hoffe, dass ich am anderen Ende der Leitung den Hatti habe. Ja, ich sag mal ganz vorsichtig einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß gar nicht, wann die Leute unseren Podcast hören. Es ist jetzt heute Mittwoch. 21.04 Uhr. Gestern gab es, ja, du hast es schön getwittert heute, ein kleines Problem mit dem Fluchtfahrzeug. Ja. Es war sehr, sehr passend. Ja, ich musste gestern leider einem Kollegen bei einer Autopanne helfen. Deswegen mussten wir das um einen Tag verschieben. Und ja, wie du schon sagst, Folge 13, ein etwas spezieller Fall und ich finde, es ist auch, ja, er gehört mit Sicherheit zu den Top 3, Top 4 makabren Fällen, die wir haben. Aber bevor wir zum Fall kommen, kommen wir doch einfach erstmal zu den ganzen Geschichten, was Kommentare, iTunes, Facebook und Twitter betrifft. Ich arbeite mal ganz schnell iTunes ab. Da haben wir diesmal gegenüber der letzten Folge keine neuen Rezensionen bekommen. Facebook Follower habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Es sind nicht so viele. Also wer uns bei Facebook mal besuchen möchte, kann da gerne mal unsere Seite liken. Twitter haben wir einige neue Follower bekommen. Wenn ihr auch Hörer seid, an dieser Stelle ein freundliches Hallo. Ja, hallo. Und ja, Kommentare, wir haben es in der letzten Folge besprochen, werden wir diesmal, ich nenne es mal, ja, splitten, teilen, schneiden. Ja, wir werden es so machen, dass wir die Auflösung vorwegnehmen, aber die anderen Kommentare, die noch zu den Folgen oder zur letzten Folge kommen sind, die hängen wir hinten dran und deswegen kommen wir jetzt zur Krimi-Auflösung und auch zu den Kommentaren zu den Hörern, die es geschafft haben, dieses doch etwas obskure Rätsel zu lösen. Ja, das denke ich mal, ist eine gute Sache, wenn wir es so machen. Im Krimi-Rätsel ging es um einen Mann, der wahrscheinlich noch am Leben wäre, wenn er nicht die öffentlichen Verkehrsmittel genommen hätte. Und die richtige Lösung für dieses Rätsel ist Vince Vaughan Lee. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es gab zwei richtige Lösungen in den Kommentaren, und zwar vom Isopode und von Flipsy. Also Isopode müssen wir, glaube ich, mal irgendwie mal einen Orden oder irgendwas mal langsam uns überlegen. Ich glaube, der hat bis jetzt jedes Rätsel gelöst bei uns, oder? Ja, ich habe mit ihm am Wochenende gesprochen. Er ist ja guter Bekannter oder Freund von mir. Der ist ja im gemeinsamen Hobby Geocaching wie ich aktiv und wir hatten ein Event und da war am Wochenende da. Und ich habe ihn mal echt ernsthaft gefragt. Ich sag mal, Wolfgang. Ich sag, Wolfgang, wie gehst du an so einem Fall ran? Also vielleicht auch mal für den einen oder anderen. Er googelt einfach. Und nachdem ich jetzt die Lösung gelesen habe und habe dann einfach mal gegoogelt, ich bin dann auch relativ schnell auf diesen Vince Vaughan Lee gekommen und ich finde es interessant, was in manchen Köpfen von Menschen vorgeht. Ich meine, wenn wir unsere Folgen hier aufnehmen, das fragen wir uns jedes Mal, aber das wäre jetzt so ein Fall, wo ich auch sagen würde, das ist ja relativ schnell abgeschlossen. Man weiß, was er gemacht hat und warum, wieso, weshalb. Das wäre jetzt auch so ein Fall, wo ich sagen würde, das wäre ein cooler Fall für unsere Folge gewesen, aber da gibt es gar nicht so viel Information. Aber klär doch einfach mal auf, warum das des Rätsels Lösung ist. Ja, es ist folgendes. Am 30.07.2008 befand sich der 22-jährige Kanadier Tim McLean in einem Greyhound-Bus. Er war auf dem Heimweg und mitten in der Nacht, McLean schlief in seinem Sitz, da zückte sein Sitznachbar, der 40-jährige Vincent Wagon Lee, unvermittelt ein Jagdmesser und begann, vor den Augen der entsetzten Fahrgäste auf den Schlafenden einzustechen. Der Busfahrer bremste ab. Die Insassen haben natürlich fluchtartig das Fahrzeug verlassen. Und als die Polizei eintraf und den Bus umstellte, da hat Lee angefangen, seinem Opfer den Kopf abzutrennen. Und ja, er hat sogar teilweise Teile des Leichnams aufgegessen. Die Belagerung dauerte um die 3 Stunden. Ja, ich habe ein bisschen noch nachgeschaut, weil ich den Fall schon sehr skurril fand. Winston Lee ist als nicht schuldfähig anerkannt worden vor Gericht, ist in die Psychiatrie gekommen und nach langer Zeit in der Psychiatrie sogar wieder auf freien Fuß. Da kann man mal sehen, was alles geht, ne? Das Entscheidende hast du gar nicht gesagt, warum man ihn umgebracht hat. Er hat nämlich seinen Sitznachbarn für einen Elding gehalten. Und er wollte ihn vor seinen Mitreisern schützen. Also er hat gedacht, dass sein Sitznachbar, der 22-Jährige, der war ein Elding, da steche ich ihn mal ab und trenne den Kopf ab und esse mal eben auf. Ja, genau. Ja, und auch das Motiv ist sowohl vom Isopode wie auch von Flipsi richtig in den Kommentaren so genannt worden. Wer da Lust hat, kann er ja mal nachlesen auf dem Blog. Die sind ja jetzt freigegeben zum Schauen. Ja, wie gesagt, die weiteren Kommentare kommen am Ende des aktuellen Falls. Und ich würde ganz gerne mal in diesem Fall einsteigen. Ich möchte mich da mal ganz kurz halten, weil ich finde diesen Fall ziemlich gruselig und grausam. Ich würde es bezeichnen, also grausamer kann man eine Kinderleiche nicht zurichten, wie es im Jahre 2001 in London geschehen ist. Der Leichnam hat einen Namen bekommen, oder man hat ihn stellenweise mal Torso Boy genannt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und aus Pietätsgründen hat man diesem Opfer dann hat man nicht immer über den Torso Boy gesprochen, man hat ihn Adam genannt. Aber um das Ganze zu durchleuchten und mal euch näher zu bringen, hören wir doch erstmal in den Fall hinein. London. Hunderte, möglicherweise sogar Tausende von Kindern gehen in der britischen Hauptstadt jedes Jahr verloren, ohne dass Scotland Yard eine Ahnung von ihrem Schicksal hat. Die Kinder, durchweg kleine Afrikaner, verschwinden aus ihren Schulen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Manche von ihnen könnten Menschenhändlern, Zuhältern oder brutalen Pflegeeltern in die Hände gefallen sein. Bei einem Kind ist sich die Polizei aber so gut wie sicher, dass es bei einem brutalen Ritualmord ums Leben kam. Ja, ich habe immer gesagt, oder ich habe gesagt, ich möchte mal wieder so ein bisschen was Blutiges, Actionreiches haben. Und ich glaube, Ritualmorde hatten wir bisher nur einen. Das war dieser in der Kirche, glaube ich. Das war so Ritualmord, glaube ich. Ne, das war der einzige, den wir bisher hatten, oder? Das war die Geschichte an der Uni, ja, in der Kirche, ganz genau. Ganz genau. Und ich habe gesagt, Mensch, lass uns mal wieder so ein bisschen was Blutiges, Schlimmes, Ekliges machen. Beim letzten Mal haben wir ja wirklich so einen Standardfall genommen. Und es gab aber unwahrscheinlich viel Feedback auch zum letzten Fall. Wir sehen es auch in den Kommentaren. Also es interessiert euch wirklich jede Geschichte, die wir aufarbeiten. Aber ja, fangen wir doch einfach mal mit diesem Fall an. Ich habe es ja schon gesagt, Adam ist der Name, den die Polizei als den nicht identifizierten Jungen bezeichnet hat, weil man wollte nicht halt einfach Torsoboy sagen. Der wurde am 21. September 2001 aus der Themse gezogen, in der Nähe der Tower Bridge. Und ja, der Torso, sprich keine Arme, keine Beine, kein Kopf, war circa 60 Zentimeter groß. Und war nur, das heißt, naja, doch Beine müssen ja dann dran gewesen sein, weil er hat eine orange Shorts an. Also normalerweise Torso ist ja eigentlich wirklich nur der Oberkörper ohne die Extremitäten. Arme, Beine, Hals und Kopf wurden laut Aussage der Fachmitarbeiter, also ja, so steht es halt auch im Skript. Ja, irgendwie die Hose war dann wohl an dem Torso noch dran, hing da wohl noch so und ja, man weiß nicht genau. Am selben Abend leitete Detective Chief Inspector Will O'Reilly vom Scotland Yard eine Untersuchung ein und man kann zumindest bei dem Fall so sagen, dass die Arme, Beine und der Kopf des Kindes verschwunden sind und bis heute nicht gefunden wurden. Und die britischen Medien sprachen, wie es eingehend schon sagte, immer nur vom Torso Boy. Und aus Pietätsgründen hat man halt gesagt, ja, der Leichnam des Kindes oder des Torsos wird als Adam bezeichnet. Das klingt halt einfach besser. Und das Einzige, was man wohl noch weiß, aus was man bei den Ermittlungen herausbekommen hat, das Kind war zum Zeitpunkt des Mordes, was anders kann man, als anders kann man das nicht bezeichnen, 6 Jahre alt. Ja, um das ein bisschen zu beschreiben, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, man muss sich das so vorstellen, dass die Leiche bekleidet war mit einer Shorts und unterhalb der Shorts sind die Beine abgetrennt worden. Also, oh, so war das genau, ja. Das kann man auch jetzt, wenn ihr mal googelt unter Torso Boy oder so, da gibt's auch Bilder zu, wie das ausgesehen haben muss. Gut, dann kommen wir zur Obduktion der Leiche. Das ist ja immer so der erste Schritt, der stattfindet. Man hat festgestellt, Hautfarbe und Körpergröße lassen darauf schließen, dass der Junge aus dem afrikanisch-karibischen oder asiatischen Raum kommt. Struktur und Größe der Knochen zeigten das auch dadurch, dass man auf eine außereuropäische Ernährung schließen konnte. Was interessant ist, in den Lungen, da waren Spuren von bestimmten Gräsern und Kulturpflanzen, die im September nur in Nordwesteuropa vorkommen. Das heißt, der Junge muss also noch gelebt haben, als er in Großbritannien war. Die Leiche lag zwischen 2 und 5 Tagen im Wasser. Spuren eines Sexualverbrechens konnten die Ärzte nicht finden, aber im Muskelgewebe fand man auch noch winzige Spuren von Hustensaft. Warum und wofür das gut war, wird leider nicht weiter erklärt. Ja gut, wenn man jetzt mal guckt, 2001, das sind jetzt 15 Jahre her, die Ermittlungen oder die Möglichkeiten, die die Ermittler damals schon hatten, sind natürlich meiner Meinung nach schon sehr gut gewesen. Ich meine, Hustensaft nachzuweisen und also da diese Pflanzen in der Lunge, ja gut, Nordwesteuropa ist klar. Man hat halt festgestellt, er muss halt in London gelebt haben. Aber kommen wir doch mal zur Leiche selber. Also als man den Torso gefunden hat, der war also komplett blutleer. Und man hat festgestellt, dass der Junge aufgrund dessen, weil er blutleer war, nicht in einer aufrechten Haltung gestorben ist, sondern waagerecht oder wahrscheinlich kopfüber. Also ja, es klingt jetzt vielleicht makaber, also man könnte jetzt wirklich sagen, man hat ihn vielleicht zuerst den Kopf abgeschnitten, hat ihn ja ausbluten lassen, wenn man jetzt sagt kopfüber, weil der Torso halt blutleer war. Und logischerweise geht das natürlich am schnellsten, wenn man Kopf und Hals voneinander trennt. Und ja, das Positive, wenn man es mal so nennen kann, ist, man ist dann natürlich sofort tot. Der Tod tritt ja dann sofort ein aufgrund des hohen Blutverlustes. Und was man auch noch festgestellt hat, und das wird jetzt schon so ein bisschen makaber, man hat später Muskel und das Gewebe, beide Arme und Beine zerschnitten, wohl mit einem scharfen Messer oder einem Skalpell, und die Knochen wurden mit einem schweren Gegenstand wie einem Beil oder einer Machete auseinandergetrennt, und die Enden, also die Knochenenden, die wurden sogar richtig, also ja, ich sag mal, pervers zertrümmert. Also das ist schon ziemlich übel, wie die Leiche dahergerichtet wurde. Ja, ziemlich übel, aber die Ermittler haben wohl auch gesagt, dass es jemand war, der jetzt nicht unbedingt Laie war in solchen Dingen, sondern also zumindest eine Ausbildung, so makaber das auch wieder klingt, als Metzger gehabt haben muss. also sich schon auskannte mit so Sachen. Ein weiterer Bestandteil dieser ganzen Obduktionsgeschichte ist natürlich immer der Verdauungstrakt. Der wurde auch untersucht, also einfach mal schauen, was war da so die letzte Mahlzeit, was ist gegessen worden, um vielleicht auch rauszufinden den Todeszeitpunkt. In dem Fall ist es so, dass die Ermittler sehr viele Calciumphosphatpartikel gefunden haben. Konnte ich anfangs nichts mit anfangen, ist aber wohl so, dass das ein Bestandteil ist, den man findet in zerstoßenen Knochen. Außerdem fand man Spuren von Gold, zerkleinerte Tonscherben und Quarzgestein, was vermutlich von einem Flussufer oder einer Sandbank stammt. Also keins der Fragmente ist jetzt unheimlich groß gewesen, sondern alles so im Millimeterbereich. Und die Experten haben daraus geschlossen, dass dem Adam vor seinem Tod ein, zwei Tage vorher ein Trunk verabreicht worden sei, der genau diese Bestandteile enthalten haben muss. Und interessant ist auch, dass diese Bestandteile alle zusammen überhaupt keinen Nährwert besaßen. Ja. Und dann war es soweit, dass man sich schon so Richtung Ritualmord orientiert hat an der Stelle. Ja, wenn man sich mal anguckt, Calciumphosphatpartikel, okay, Calciumknochen, also Knochen, das kann man noch nachvollziehen, aber dann Quarz, Tonscherben, Gold, ja, wie du schon sagst, man geht davon aus, dass diese ganze Zusammensetzung des Mageninhalts wirklich Rückschlüsse auf einen Ritualmord schließen lässt. Und man hat dann wohl auch festgestellt, dass er vorher fasten musste und hat dann dieses, ich sag mal, Gebräu bekommen, um es zu trinken und wurde dann halt brutalst ermordet oder zerstückelt und dann einfach in die Themse geworfen. Und der Verdacht hat sich dann auch erhärtet, als sich Hazel Wilkinson vom Royal Botanic Garden in Kew herausgefunden hat, dass der Adam, sprich, also wir reden jetzt von dem Adam, vor seinem Tod eine sogenannte Calabar oder Calabar-Bohne von der westafrikanischen Küste verabreicht bekommen haben muss. Das hat man dann auch noch im Nachhinein festgestellt. Und zu dieser Bohne gibt es zu sagen, ich habe mich gar nicht jetzt mit dieser Bohne befasst, aber eine halbe Bohne kann einen erwachsenen Menschen töten. Und kleinere Mengen lähmen wohl das zentrale Nervensystem und machen einen dann bewegungsunfähig. Also somit hat man ihm vielleicht diese Bohne gegeben und er hatte gar keine Chance, irgendwie sich zu wehren, hat vielleicht diesen Trunk bekommen und ja, hat bei vollem Bewusstsein halt mitbekommen, was man mit ihm gemacht hat. Ich meine, gut, wenn man ihm wirklich erst den Kopf abgetrennt hat und den Hals, das ging dann, wie gesagt, relativ schnell. Und was man noch von dieser Pflanze weiß, dass sie in Westafrika benutzt wird für Verbrechen mit okkultem Hintergrund. Ja, die Scotland Yard-Leute haben dann sich auch nicht so richtig zu helfen gewusst und sind aus meiner Sicht den richtigen Weg gegangen und haben sich Experten aus Afrika dazu geholt. Und die waren sehr schnell dann mit der Vermutung dabei, dass Adam Opfer eines sogenannten Muti-Mordes wurde. Also bei diesem in Afrika verbreiteten Ritual werden die Körperteile bei Hexenzauberzeremonien, so heißt es, zur Herstellung von angeblich besonders wirksamer Geheimmedizin genutzt. Die Interpretation der Experten wird in den Akten dann wie folgt festgehalten. Der Junge sei in ganz bestimmter Absicht einer westafrikanischen Meeresgöttin geopfert worden, einem Ritual folgend, bei dem das fließende Blut des Kindes zentral sei. Der Täter habe es wahrscheinlich über eine kleine Figur oder Statue der Göttin fließen lassen und anschließend getrunken. Ein Menschenopfer, um etwas Großes, Bedeutendes zu erreichen. Das würde auch die leuchtend orange Shorts zeigen, die der Kinderleiche angezogen wurde. Diese Kleidung symbolisiert, laut Auskunft der Afrika-Experten, den Wunsch, dass der geliebte Junge möglichst wiedergeboren werde. Auch würde man so erklären können, warum der oder die Täter das Opfer haben ausbluten lassen. Das hat Hatti vorhin erzählt, dass man davon ausgeht, dass er entweder waagerecht oder kopfüber gestorben ist. Also ich finde, das ist schon richtig krank. Also wenn man da jetzt für irgendwelche Hexenrituale das hinnimmt oder da jemand ermordet, und ob es jetzt ein Kind sein muss oder ein Erwachsener, ich meine, jemand ermorden für ein Ritual, das ist also schon, also in meinen Augen ganz große Perversität. Und wenn man sich jetzt mal die Ermittlungen anguckt und sich die Ergebnisse der Obduktion anguckt, gibt es zumindest Hinweise auf mögliches Tatmotive und zur Identität des Opfers nach wie vor gibt es nicht. Und man hat sich dann rangemacht und hat halt einfach mal versucht, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser abzuklappern und hat geguckt, gibt es dort Kinder im entsprechenden Alter, die vermisst werden oder die dazu passen könnten. Und es gibt eine Datenbank namens Catcher, und da haben die Fahnder sich auch dran gemacht und haben mal in den letzten 40 Jahren rumgeforscht, was es dort an Kindermorden gab oder ob es dort ähnliche Fälle gab. Auch das war erfolglos. Das muss da zu dem Zeitpunkt oder der letzten 40 Jahre wirklich mal eine einmalige Sache gewesen sein. Also man weiß auch wirklich nicht, gab es da in London irgendwelche okkulte Stättenrituale. Und es war ja auch zum Zeitpunkt 2001 die Geschehnisse um den 11. September. Und ja, man hat natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit mit diesem Fall bekommen aufgrund des 11. September, wie man sich das vielleicht hätte gewünscht. Und somit kam das Scotland Yard natürlich auch nicht wirklich voran, um zu sagen, okay, wir haben jetzt ein paar Hinweise, dass es weitergeht. 4 Monate nach dem Leichenfund im Januar 2002 sind konventionelle Verfahren der Forensik und der Klassenermittlungsbehörden also auch erfolglos ausgeschöpft worden. Also man hat wirklich alles probiert. DNA, Forensik, also alles das, was zu dem Zeitpunkt im Jahre 2001 beziehungsweise 2002 möglich war, ist völlig im Sande verlaufen, und man wusste wirklich nicht, wie man sich da helfen sollte, um in irgendeiner Weise die Identität des Kindes zu erfahren, beziehungsweise um Rückschlüsse auf den Mörder zu ziehen. Genau, und an der Stelle tritt dann Chefermittler O'Reilly wieder auf und hat eine Idee, und zwar hat er veranlasst, diese 1,5 Millionen Einträge in der nationalen Gendatenbank mal durchsuchen zu lassen. Die Recherche führte damals zur möglichen Übereinstimmung mit 34 Männern und 11 Frauen, aber auch kein Volltreffer dabei. Doch mit dieser Suche, also dadurch, dass er jetzt gesagt hat, ich mache jetzt wirklich so, ich lasse das mal durch den Computer laufen und alle sämtlichen Einträge, die ich habe, mal untersuchen, war er quasi Pionier in England damals. So wird es berichtet. Es war in England der erste Fall, wo diese Methode der kriminalistischen Untersuchung so in diesem großen Stil umgesetzt wurde. Der Vergleich dieser Daten enthüllte letztendlich, Adams Mitochondrien-Typ ist irgendwo in Nord- und Westafrika sehr weit verbreitet. Also das heißt, man konnte eingrenzen auf die Gebiete Niger und Nigeria, außerdem Senegal und Teile von Marokko. Nicht aber im Süden und Osten von Afrika, da gibt es das wohl in der Konstellation nicht so. Und somit hatte man zumindest schon mal die regionale Herkunft eingegrenzt. Und man konnte davon ausgehen, aufgrund der Struktur, wie sich das alles so darstellte, dass Adam bis etwa 4 Wochen vor seinem Tod noch in dieser Region gelebt haben muss. Soweit sind die Ermittlungen, was dann England und London betrifft, und die wurden dann natürlich auch Richtung Afrika ausgeweitet, die Ermittlungen. Und man hat dort dann Experten hinzugezogen von Occult Unit. Eine ist eine Sondereinheit, die sich besonders mit der schwarzen Seite von afrikanischen Seern und Heilern befasst. Also das ist dann alles so hier, ja, für uns ist spooky irgendwie hier, ich hätte fast schon gesagt Voodoo. Und man konnte sogar Nelson Mandela dafür gewinnen, der zu einem öffentlichen Aufruf und um Mithilfe zur Identifizierung des Falls Adams ja, beigetragen hat. Und das Einzige, was man dann wirklich noch in den Ermittlungen finden kann, dass es sogar eine Spur nach Deutschland geführt hat, und zwar die Short, die dem Opfer also bekleidet war, also unterhalb der Short wurden ja die Beine abgetrennt, führt halt nach Deutschland. Und die Ermittler haben dann die Spur aufgenommen und haben im März 2011, sprich 10 Jahre später, eine Frau ausfindig gemacht, die behauptet, sie kenne das Kind unter dem Namen Igpomvosa und sie habe dieses Kind großgezogen und dem Kind Essen gegeben, weil die Eltern nach Nigeria ausgewiesen wurden. Und sie habe dann das Kind einen Mann gegeben, den sie mit dem Namen Bawa beschreibt, sprich anvertraut. Und der hat versprochen, dass er den Jungen nach London bringt und für ihn sorgen wird. Und daraufhin hat jetzt die Londoner Polizei mit den Hinweisen 21 mutmaßliche Menschenhändler festgenommen und die Bande soll, oder diese ganzen Menschenhändler sollen also hunderte oder sogar tausende Kinder von Afrika über Europa nach Großbritannien geschmuggelt haben. Und dort haben die Kinder als Sklavenkinder gearbeitet oder sie wurden halt für die Sexindustrie missbraucht, also sprich für die pädophilen Kindersex und solche Geschichten. Also ihr merkt schon, es geht in die Richtung, es wird immer perverser und widerlicher. Ja, trauriges, dunkles Kapitel der europäischen Gesellschaft, hätte ich beinahe gesagt, ne? Dass so Sachen möglich sind. Was wir noch wissen, diese Polizeiaktion, die dann in London stattgefunden hat, da waren mehr als 200 Beamte beteiligt und bei den festgenommenen 10 Männern und 11 Frauen handelte es sich vorwiegend auch um Nigerianer. Aber sie konnten Adam nicht wirklich in Zusammenhang bringen damit und man wusste auch nicht, ob sie ihn wirklich jetzt dahin geschleust haben. Die Verhöre verliefen allesamt erfolglos. Der Mann namens Bawa konnte später dann noch als Kingsley Oyo identifiziert werden. Man hat dann eine Hausdurchsuchung gemacht bei ihm und die Ermittler fanden zwar Hinweise auf so okkulte Rituale und auch einige Beweise dafür, dass er irgendwie Menschenhandel in großem Stil betrieben hat, auch mit Kindern. Aber es wurden halt keine passenden DNA-Spuren gefunden, die jetzt zu dem Opfer Adam gepasst hätte. Und Kingsley Oyo wurde dann im Juli 2004 zu 4 Jahren Gefängnis wegen Menschenhandels verurteilt. Und viel mehr ist in diesem Fall eigentlich an Ermittlungen und an Festnahmen nicht passiert. Ja, also es ist jetzt vielleicht mal ein kurzweiliger Fall, aber er ist insofern mal wirklich interessant, wie Klaus schon sagt, was in Europa möglich ist. Menschenhandel, Kinderhandel und dass es dann solche perversen Morde gibt in Zusammenhang mit Ritualmorden. Fand ich persönlich ganz interessant. Es gibt auch, unseren Links folgt, es gibt auch zu diesem Fall nicht wirklich irgendwie Forumsbeiträge. Es gibt ja ganz viele Foren zu ungelösten Sachen oder so. Wir haben uns lediglich an Zeitungsberichten, viele bekannte Zeitungen haben sich diesen Fall angenommen. Daran haben wir uns so ein bisschen lang gehangelt. Aber ansonsten gibt es wirklich nicht viel Information über diesen Fall. Frage ist halt einfach, will man das nicht oder gibt's einfach nicht mehr? Also ich weiß nicht, wie du bei deinen Recherchen vorgegangen bist, ob du noch ein bisschen was gefunden hast, aber ich habe eigentlich immer nur irgendwelche Zeitungsartikel gefunden. Ich habe auch lange gesucht. Es gibt eine Doku auf YouTube, die ist in Englisch allerdings, die aber für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr Richtung Verschwörung und so ganz, sag ich mal, tiefes Voodoo. Irgendwie bin ich mit der nicht so richtig warm geworden. Und die anderen Quellen werden wir verlinken. Es ist ein Artikel im Spiegel, der federführend aufklärt. Und wenn man ein bisschen sucht, findet man schon was. Am besten unter Torso Boy suchen und dann ja, vieles halt in Englisch. Ich meine, es ist ja auch mal interessant, einen Fall zu haben, wie den, wo man wirklich sieht, dass da sämtliche Ermittlungsmöglichkeiten absolut an ihre Grenzen stoßen. Ne? Das heißt, es gibt keine wirklichen Hinweise auf das Opfer, außer die Aussage von der einen Frau. Es gibt überhaupt keinen Hinweis auf die Täter. Klar, kann ich hingehen und irgendwelche verdächtigen Menschenhändler irgendwie festnehmen, aber das alles führt zu nichts. Ja, ungelöste Fälle. Der Fall Adams, der bleibt auf jeden Fall bis heute ungeklärt. Auch mal wieder einen Ungelösten genommen, weil wir haben halt des Öfteren mal den Wunsch, ja, gerne was Gelöstes, gerne was Ungelöstes. Wir bieten nach wie vor natürlich auch an, schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns über Facebook, Direct Message, dass wir uns vielleicht mal den einen oder anderen Fall angucken oder vornehmen sollen. Und dann werden wir vielleicht auch die eine oder andere Folge darüber aufnehmen. Ja, wie versprochen, kommen wir jetzt vielleicht noch zu 5 kleinen Kommentaren. Es sind nicht viele, aber ich finde, es macht uns so ein bisschen stolz, dass es dann doch so viele Kommentare gibt. Und, ja, auf jeden Fall. Man sollte halt auch die Leute da mal erwähnen, die sich wirklich die Mühe machen, also auch mal den einen oder anderen etwas längeren Text zu schreiben. Und ich denke, wir lesen die mal kurz flott runter. Ich sag mal in Ping-Pong. Und Klaus, fang doch mal mit dem ersten Kommentar an. Fange ich gerne an. Also David schreibt uns zur Folge 11 die Schönheits. Hallo ihr beiden. Endlich wieder eine ungelöste Folge. Aber ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Wenn man den Mord einmal weglässt, ist es schlimmer, dass die Polizei einen Fall von 1996 nicht lösen kann, obwohl eine Menge Spuren da sind, inklusive DNA-Material. Oder ist es schlimmer, dass Eltern ihre 6-jährige Tochter zu Schönheitswettbewerben schicken, oder diejenigen, die sich so einem Wettbewerb anschauen, eventuell mit leichtem Hang zur Pädophilie. Ich habe mir einige Bilder von John Bennett angesehen und muss sagen, dass sie auf einige sehr erwachsen rüberkommt und nicht wie eine 6-Jährige. Ansonsten habt ihr den Fall wieder sehr gut präsentiert und es hat Spaß gemacht, euch gespannt zu lauschen. Man muss natürlich auch dazu sagen, also wenn man so ein Kind hat, was an so einem Schönheitswettbewerb teilnimmt, also ich sag's mal ganz vorsichtig, man hat das Kind wahrscheinlich auch so ein bisschen aufgepimpt, dann sieht die natürlich auch ein bisschen älter aus, oder? Ja, ich denke mal, das war ja die Geschichte, dass die Mutter selber auch an so Wettbewerben teilgenommen hat. Schon, ich denke, die wusste schon, wie das geht. Ja. Tja. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Das ist nochmal von dem David und zwar geht's um die Folge 10, um das Mörderhotel. Hui, was für eine Folge. Ihr hattet vollkommen recht, als ihr meint, diese Folge wird krasser als die letzte. Der Holmes war aber nicht nur clever, er hatte auch als Massenmörder typisch viel Glück gehabt. Kann es sein, dass dieser Fall für einige Horrorfilme Vorbild war, da mir das Motiv irgendwie bekannt ist? Tja, na dann mal weiter so. War das, ich glaube, der Fall war das nicht, wo Leonardo DiCaprio, war das nicht der? Ich glaube, genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Das haben wir in der Folge auch schon gesagt. Oder die Folge danach ist das in den Kommentaren, da hatte der Sebi geschrieben, es steht im Raum die Vermutung, dass das wirklich als Film in Hollywood gedreht wird mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Da bin ich mal gespannt. Wenn da was kommt, müssten wir mal zusammen ins Kino, ne? Romantisch, hurra. Ja, wenn schon, dann richtig, oder? Ja. Ja. Frank M. hat uns geschrieben zur Folge 12 zu den Weinbergmorden. Also, ich muss auch sagen, dass keine Vergewaltigung erwähnt wurde, heißt nicht, dass sie nicht stattgefunden hat. Zumal ja die Kleider in der Umgebung verteilt wurden. Da stimmt doch etwas nicht am Ermittlungsergebnis. Ich habe mit dem Fall mitgefiebert und finde es entsetzlich, dass bisher der Mörder oder eventuell die 2 Mörder noch so lange Zeit frei rumlaufen und nicht gefunden worden sind. Ich habe selbst eine Tochter im gleichen Alter, deshalb wohl mein besonderes Interesse an dem Fall. Gibt's nicht diese sogenannten Profiler, die angeblich manche Fälle lösen können? Hat man sich ein solches bedient? Und wenn nein, warum nicht? Was sollte sich die Mordkommission dann heute doch schon fragen lassen? Also das sollte sich die Mordkommission dann heute doch schon fragen lassen, finde ich. Liebe Grüße, Frank. Ja, hat er recht. Da haben wir auch schon drüber philosophiert, ne? Dass da ein bisschen wenig passiert ist. Ja, wir haben noch einen weiteren Kommentar zum Weinbergmord von der letzten Folge bekommen, von Sascha. Wie immer eine gute Folge. Ich weiß ja nicht, in welchem Teil Deutschlands ihr wohnt und ob ihr WDR empfangen könnt. Auf jeden Fall wollt ihr euch mal auf eine Doku-Reihe aufmerksam machen, die da zurzeit läuft und gut zu eurem Podcast passt. Übersicht Kriminalfälle. Geht immer 45 Minuten, sind menschenhautnah, so heißt es, sind Kriminalfälle, wie es im WDR-TV zu sehen gibt. Ich denke mal, es wird auch mit Sicherheit eine Mediathek beim WDR geben, aber ansonsten kann ich zumindest sagen, ich habe Satellitenempfang, ich empfange den WDR und wenn ich mal Zeit habe, schaue ich da gerne rein. Und wer den Link zu der WDR-Sendung findet, haben möchte, findet den im letzten Beitrag Weinbergmord vom Sascha. Ja, ich habe mich da mal durchgeklickt. Das auf der Seite gibt es 4 Fälle, die man direkt auf der Seite anschauen kann. Oh, okay. Also da ist so ein Flash-Plug-in-Player-Dingens drin. Kann man sich gleich anschauen. Ja, vielen Dank für den Tipp. Sascha hat mir, ich sage es immer wieder, Spaß gemacht. Ja, ihr wisst, wie das zu deuten ist. Letzt noch die Flipsi schreibt zur Folge 12 auch die Weinbergmorde nochmal auf die Frage zu den XY-Fällen. Dort wird öfter aus ermittlungstaktischen Gründen auf manche Details verzichtet. Das bekannteste Beispiel ist hier der Akazienweg. Auch im aktuellen Fall merkt man das gut an der Stelle, als nicht weiter auf den Hinweisgeber im Schrebergarten eingegangen wird. Ja, viele Grüße. Das kann vielleicht sein, ja, dass dabei, es geht um die Fernsehserie Aktenzeichen XY, dass die vielleicht nicht alles verraten von dem, was sie wissen. Ja, sehr ausführlich, sehr nette Kommentare. Ich finde es toll, dass ihr euch so auch im Nachhinein mit diesen Fällen beschäftigt, die wir hier vorstellen. Ich werfe jetzt mal was in den Raum, mal ganz spontan, was mir dabei einfällt. Vielleicht müssen wir mal so eine Art virtuelles Hörertreffen mal machen. Vielleicht tatsächlich hier auch im Teamspeak auch, dass man das ein oder andere nochmal durchdiskutiert. Könnte man ja mal überlegen, so eine Weihnachtsfolge oder irgend sowas. Ich habe den Wolfgang ja getroffen, wie gesagt, am Wochenende. Und der hat wohl mit dir auch schon mal hier gesprochen. Er sagte, man könnte auch mal so eine Art Folge machen, die Hörer fragen nach oder so ähnlich, wenn es vielleicht die ein oder andere Ungereimtheit gibt, ja, habt ihr da noch mehr Informationen oder wir haben da was gefunden, ja, dass man ja, da vielleicht mal so eine Sonderfolge aufnimmt, wo man einfach sagt, okay, wir treffen uns auf dem Teamspeak dann und dann und kauen dann mal so 2-3 Fälle durch, wo der eine sagt, naja, wir haben hier nochmal was gefunden, das habt ihr so oder so gemacht und also sowas könnte man sich auch vorstellen, also so eine Art virtuelles Hörertreffen, gerne, klar, zu Weihnachten oder wenn ihr einfach Lust habt, mit uns zu plauschen, ja, wir haben da noch was gefunden oder könnt ihr noch ein bisschen mehr Informationen darüber geben, weil du hast ja auch Informationen über in deinem Buch, was man dann online nicht, oder deine Bücher mittlerweile ja, du hast ja mittlerweile schon angebaut und hast ein ganze Bibliothek, nein, ja, aber wer da... Der Westflügel ist neu renoviert, ja. Also wer da Lust hat, der kann uns einfach mal anschreiben, dann können wir uns ja vielleicht mal ein paar Leute mal hier treffen oder einfach mal so ein Hörertreffen machen. Und wer Lust hat, der kann doch einfach mal bis zur nächsten Folge, die in 2 Wochen stattfinden wird, das nächste Krimi-Rätsel lösen. Ganz genau. Und da haben wir heute das Krimi-Rätsel mit der Überschrift Ungleiche Behandlung. Ein Mann liefert Gemüse. Ein anderer Fleisch. Kurze Zeit später war einer von ihnen tot. Ich finde das immer sehr, sehr interessant, was du da so ausbuddelst oder dir zusammenklöppelst. Aber ich bin gespannt, was da als erstes kommt. Diesmal bin ich auch gespannt. Ich werde wieder keine weiteren Hinweise geben und macht es gerne so. Ich glaube, hier unsere Hörerin Flipsi, die ist da sehr emsig und der ein oder andere mittlerweile auch. Schreibt uns auf Twitter an. Ich beantworte gerne Fragen mit Ja oder Nein, wenn das machbar ist zu dem Rätsel. Und ja, ihr findet das schon raus. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich denke, wir sind am Ende der Folge. Diesmal wieder etwas kürzer, aber es gibt auch manchmal nicht mehr Informationen im Netz oder in unseren Büchern, die wir haben. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jawohl, Servus zusammen und ihr wisst schon, passt auf euch auf. Case closed.